ich Mann in Grün. Was du da machst, das wäre Demokratie. Doch dann muss ich dich enttäuschen, du nützlicher Vasall, denn die gab's für uns noch nie. Und wenn sie dir wieder befehlen, du stürmst nun das Konzert, dann wird es heute wieder länger, weil man friedliche Deutsche in den Knast einsperrt. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabendbier. Denn einen Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabendbier. Denn einen Feierabend, den bestimmen wir. Mega Max, das SEK und die Grün-Weißen vom Revier. Ob Staats- oder Verfassungsschutz, euer Broterwerb sind wir. Und deshalb immer in die Vollen, die bösen Neonazis im Visier. Ich hoffe, ihr habt Zeit genug, denn euer Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabend mehr. Denn euren Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabend mehr. Denn euren Feierabend, den bestimmen wir. Eine Bespitzelung, jede Menge Überstunden, Sonderschichten halten jung. Du kommst mal wieder nicht nach Hause, dein Essen wird schon wieder kalt. Dann gibt's noch Ärger mit der Alten und das alles für ein Scheißgehalt. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabendbier. Denn deinen Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabend mehr. Denn deinen Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabend mehr. Denn deinen Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabendbier. Denn deinen Feierabend, den bestimmen wir. Wieder mal Überstunden, wieder kein Feierabendbier. Denn deinen Feierabend, den bestimmen wir.